Kundgabe 3537. Empfangen durch Bertha Dudde am 4. und 5.9.1945. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich bin ohne Anfang und ohne Ende. Denn ich bin ein Geist, der in sich Kraft und Liebe ist, aus dem alles hervorgeht, was ist, der Wille und Denkfähigkeit besitzt und somit in aller Weisheit wirket. Ich bin, der ich bin. Ohne mich ist nichts, und ohne mich kann nichts bestehen, was ist. Ich bin die Kraft, die das ganze Weltall durchströmt, der Wille, der alles regiert, und die Liebe, die alles erhält, was aus meiner Macht hervorgegangen ist. Von mir nahm alles seinen Ausgang, was an sichtbaren und unsichtbaren Schöpfungen das Weltall erfüllt. Und ewiglich bleibt das von mir Geschaffene im Zusammenhang mit mir. Denn Kraft ist nicht teilbar. Sie ist nicht zu trennen von dem Kraftquell. Sie bleibt, was sie ist. Ausstrahlung meiner selbst. Alle Schöpfungen sind der Form gewordene Wille, der mit der Kraft wirket und meine Gedanken zur Tat werden lässt. Doch ich selbst bin Schöpfung und Schöpfer zugleich. Denn sie birgt meine Kraft, die Ursubstanz meiner selbst in sich. Also muss ich selbst auch überall sein, wo Schöpfungen von mir zutage treten. Ich bin ein Geist, der allmächtig ist, liebevoll und weise, der ständig tätig ist und also wirket in Liebe und Weisheit, dem nichts unmöglich ist, weil die Kraft der Liebe unvorstellbar ist und sie keine Grenzen kennt. Ich bin ein Geist und also ohne Zeit und Raum. Ich bin von Ewigkeit und überall. Nichts bleibt mir verborgen. Nichts ist mir unerreichbar. Denn ich bin das vollkommenste Wesen und aus mir geht nur Vollkommenes hervor. Was in mir seinen Ausgang nahm, war Geistiges, das als mein Ebenbild gestaltet war, in aller Vollkommenheit und von meiner Liebekraft belebt wurde. Es war ein Teil von mir, unlösbar mit mir verbunden. Es war meine Ausstrahlung, der ich eine Form gab, die nun als freies, selbstständiges Wesen gleich mir schaffen und gestalten konnte durch meine Kraft, die gleichfort dem Wesen zuströmt. Und mein Geist durchflutet alle Wesen, die von mir ausgegangen sind. Und also bin ich selbst in ihnen, und ich werde nie aufhören zu sein, wie auch das Wesenhafte, das von mir seinen Ausgang nahm, niemals vergehen kann, weil es ein Teil von mir, von meiner Liebekraft ist. Und so zeuget alles von mir, was ich geschaffen habe, wie alles meine Kraft in sich birgt, denn ohne diese kann nichts bestehen. Sichtbar und unsichtbar dem menschlichen Auge wirke ich, und mein Wirken ist immer die Kraftäußerung von mir, der ich bin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wer mich erkannt hat, der sieht mich überall. Er weiß mich überall gegenwärtig, und er fühlt mich, denn mit jedem Atemzug nimmt er die Kraft von mir entgegen, die ihm meine Nähe verrät. Und jeder denkende Mensch müsste mich erkennen, denn nichts ist, was nicht zeuget von mir. Das Sein und Werden jeglichen Schöpfungswerkes ist in mir bedingt, und jede Kreatur ist mit meiner Kraft und meinem Geist belebt, und das Leben allein schon ist Beweis meines Seins. Es ist Beweis eines Schöpfers, der seinem Werk das Leben gab, da sich kein Wesen das Leben selbst geben und erhalten kann. Und Leben trägt alles in sich, was ersichtlich ist. Denn selbst die tote Materie lebt. Es bleibt nichts unverändert in seiner Außenform bestehen. Also ist es in sich tätig, wenn auch in minimalstem Maß. Und Tätigkeit ist Leben. Ich war, ich bin und ich werde bleiben in Ewigkeit das vollkommenste Wesen, das alles vermag, Kraft seines Willens, seiner Liebe und seiner Weisheit, das schaffend und gestaltend sich betätigt, das unzählige Wesenheiten geschaffen hat und sie beglücken will bis in alle Ewigkeit. Niemals wird ein Wesen an meine Vollkommenheit heranreichen, und dennoch ziehe ich alles zu mir empor in meine Nähe, um Seligkeit zu spenden durch meine Kraftausstrahlung, die alles durchströmt, was Verlangen trägt nach seinem Ausgang. Also durch unmittelbare Kraftübertragung den Zusammenschluss mit mir gefunden hat, der ich war, der ich bin und bleiben werde von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.